Flugzeug und gegen Flugzeug. Eine schwingende Gefühle, eine schwingende Herzen. Flugzeug und gegen Flugzeug, wegen mit Kreuzen. Blut in seine Tinte, Blut in deine Blut, wie fahrt in ihre Gewiebe, wie fahrt in deine Gefühle. Die Perspektiven sind bewirrt, das Außen ist anders, Millionen, Millionen, der Konsens ist die Frage. Die Gegengewichte stürzen, Balance ist die Funktion, vergessen wir das Ziel nicht, dass das Subjektiv in die Integrum eingetaucht ist, auf den Grund seines Seins. Lass uns gekleidet gehen, lass uns stolz mit unsäge schittern, fragen, das was getan wird, und mit gutem Bier ist wieder auftauchen. Eine schwichende Gefühle, eine schwichende Herzen, Flugzeug und gegen Flugzeug, wegen mit Kreuzen. Das Herz ist ausreckt, die Spiegelungen des Seeles pullen ihre Kristalle mit Tränen, die nie bestrafen. Murmel die sich vermischen, murmel die Glauben, die Gemeinschaft geben, murmel leise und viele andere, die ihre Berufung aussprechen. Lass uns gekleidet gehen, lass uns stolz mit unserem Zittern vorangehen. Das was getan wird, und mit gutem Bier es wieder auftauchen. Der Kavalier.